Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. August 1971. In den USA warten Millionen Fernsehzuschauer auf ihre Lieblingsserie. Bonanza steht auf dem Programm. Little Joe und seine Brüder von der Ponderosa Farm. Doch auf dem Bildschirm erscheint der Präsident, Richard Nixon. Ich habe Minister Connolly angewiesen, die Tauschbarkeit des Dollar in Gold oder andere Reservewährungen vorübergehend auszusetzen. Ziel ist es, den Dollar zu stabilisieren. Das war der Anfang vom Ende des Systems von Bretton Woods, das doch 27 Jahre zuvor so hoffnungsvoll begann. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobte und die Alliierten gerade in der Normandie landeten, trafen sich die führenden Wirtschaftsexperten und Regierungsvertreter aus 44 Ländern in einem amerikanischen Bergdorf in New Hampshire, in Bretton Woods. Sie sollten ein neues Welthandels- und Finanzsystem vorbereiten, ohne dabei die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, sagt der amerikanische Wirtschaftshistoriker Harold James von der Universität in Princeton. Man war sich bewusst, dass die Friedensregelung nach dem Ersten Weltkrieg sehr, sehr fehlerhaft gewesen ist und sehr viel zur politischen, aber auch zur wirtschaftlichen Instabilität der Zwischenkriegszeit geführt hat und vielleicht auch wirklich ein Teil des Grundes gewesen ist, warum es eine Zwischenkriegszeit gewesen ist, also dass man den Frieden nicht richtig gelöst hat. Denn die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war ökonomisch betrachtet eine Art Piratenzeit. Die Staaten lieferten sich einen Abwertungswettlauf, um so den anderen das Geschäft abzujagen. Sie machten ihre Währungen immer billiger, damit sie ihre Exporte besser verkaufen konnten. Bis schließlich in der Weltwirtschaftskrise alles zusammenbrach. Ein Auslöser war damals das Scheitern der alten Währungsordnung, meint der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Die Weltwirtschaftskrise ist ja 1931 durch den Austritt Großbritanniens aus dem Goldstandard ausgelöst worden, wenn man so will. Großbritannien, das vorher die Hegemonialmacht war auf dem Kapitalmarkt, des Weltmarktes, ist als Erste ausgestiegen. Und die Amerikaner haben eine Strategie gefahren, ihr eigenes Land zu schützen vor den Krisen der 30er Jahre. Und sie haben keine Verantwortung übernommen. Mit dem Ergebnis, dass dann nach 1931 die Weltwirtschaft praktisch ja, auf Null zurückgefahren wurde. Und erst der Zweite Weltkrieg hier die Möglichkeit gegeben hat, wieder aus der Krise herauszukommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg musste man nun eine funktionsfähige Ordnung der Wirtschaft und der Währung in der Welt schaffen, die verhindert, dass erneut eine solche Lücke der Verantwortungsübernahme entstanden ist. Nun wollten die Amerikaner Verantwortung übernehmen und haben zu dieser internationalen Tagung in Bretton Woods eingeladen. Eigentlich sollte sie ja in Washington stattfinden. Doch dem britischen Verhandlungsführer, dem damals schon berühmten John Maynard Keynes, waren Großstädte ein Gräuel. Also traf man sich in New Hampshire. Vielleicht, um ihn milde zu stimmen? Sein Gegenspieler war der Amerikaner Harry Dexter White. Er vertrat das US-Schatzamt. Die beiden hatten die Konferenz von Bretton Woods 3 Jahre lang vorbereitet und sich in dieser Zeit schon die Köpfe heiß geredet. Denn die beiden Länder hatten ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche. Die Amerikaner gingen als glänzende Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Aber sie waren nicht nur militärisch erfolgreich, sondern auch die stärkste Wirtschaftsmacht geworden. Und das wollten sie auch bleiben. Der freie Handel war ihr Ziel. Und davon möglichst viel. Deshalb sprachen sie sich gegen Kontrollen und Beschränkungen aus und für feste Wechselkurse. Denn es hilft dem Welthandel, wenn alle Beteiligten immer genau kalkulieren können. Die Briten standen vor einer ganz anderen Situation. Sie waren ausgelaugt vom Krieg, die Wirtschaft lag am Boden, Es drohte Arbeitslosigkeit. Der Staat war hochverschuldet. Der Glanz des Empire war zwar noch nicht ganz verblasst, aber es fehlte an Geld. Ihre Vorstellungen von einem Weltwährungssystem waren deshalb ganz anders, erklärt Werner Abelshauser. Naja, die Briten wollten durchsetzen, dass die neue Währungsordnung Raum ließ für keynesianische Politikansätze. Das heißt, für staatliche Finanzspritzen in den Kreislauf im Falle von Arbeitslosigkeit, im Falle anderer konjunktureller Probleme. Man wollte sozusagen die Fähigkeit erhalten wissen, konjunkturelle Probleme mit finanzpolitischen Mitteln zu lösen. Und das funktioniert eben besser mit freien Wechselkursen, weil man dann keine Rücksicht auf Partnerländer nehmen und keine Regeln einhalten muss. Zum Beispiel die, möglichst wenig Schulden zu machen, um den Wechselkurs stabil zu halten. Wenn man sich die Wirtschaftsgeschichte ansieht, scheint es eine tiefe Sehnsucht nach festen Wechselkursen zu geben. Immer wieder gab und gibt es Versuche, die Währungen in einem fixen Verhältnis miteinander zu verbinden. Vor dem Ersten Weltkrieg war das vor allem der Goldstandard. Damals haben die einzelnen Länder ihre Währung an den Goldpreis gekoppelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der nächste Versuch mit Bretton Woods. Der große Vorteil fester Wechselkurse ist die Planbarkeit. Ein Exporteur weiß, wie viel er für seine Waren im Ausland bekommt, auch wenn der Kunde erst Monate später bezahlt. Der Tourist weiß, wie viel sein Hotelzimmer kostet. Und außerdem ist bei festen Wechselkursen die Spekulation schwieriger. Aber es gibt auch große Nachteile. Der politische Handlungsspielraum wird eingeschränkt. Wenn zum Beispiel Deutschland, was nicht aus der Luft gegriffen ist, ständig mehr Waren exportiert als importiert, dann freut das in diesem Fall die Wirtschaft. Aber auf Dauer entsteht ein Ungleichgewicht. Die Nachfrage nach der deutschen Währung, dem Euro, im Ausland steigt. Es entsteht ein sogenannter Aufwertungsdruck. Sprich, eigentlich müsste der Kurs steigen. Bei fixen Wechselkursen geht das aber nicht. Also muss anders gegengesteuert werden. Die Notenbank wird zum Beispiel die Zinsen anheben, die Regierung zum Beispiel Steuern auf den Export einführen. Durch solche Maßnahmen wird die Wirtschaft gedämpft. Es wird weniger exportiert, der Aufwertungsdruck auf die Währung verschwindet wieder. Mitte der 40er Jahre wollten die meisten Staaten nicht auf eine aktive Wirtschaftspolitik verzichten. Und der Brite Keynes auch nicht. Er kämpfte in Bretton Woods und auch schon davor um freie Wechselkurse. Vor allem wollte er eines nicht. Der ganz wichtige Punkt war ja für Keynes, dass er kein Hegemon-Geld haben wollte, also nicht den Dollar als die Währung der Hegemonialmacht, sondern dass er ein Weltgeld haben wollte, das wie ein Bankgeld geschöpft werden konnte und sozusagen politisch besser abgestimmt werden konnte. Sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Keynes wollte sich nicht so abhängig machen von den USA. Er ahnte schon, dass die Verführung zu groß sein könnte. Ein Land, dessen Währung ein Anker für alle anderen ist, kann sich, wenn es will, sehr leicht auf Kosten anderer verschulden. Denn diese Währung ist beliebt, sie gilt als sicher und stabil. Und damit sie das auch bleibt, werden die anderen Länder immer genügend dieser Ankerwährung abnehmen und auch die Staatsanleihen dieses Landes bedenkenlos kaufen. In Bretton Woods standen sich also zwei Parteien gegenüber, die aus ihrer jeweiligen Situation heraus ganz unterschiedliche Konzepte hatten. Die Briten wollten ihre Wirtschaftspolitik aktiv gestalten können, die heimische Wirtschaft und vor allem den Arbeitsmarkt lenken. Die USA wollten einen freien Handel, ihre Weltmachtstellung festigen und nur so viel Verantwortung wie nötig übernehmen. Heraus kam ein Kompromiss. Es wurden sogenannte flexible feste Wechselkurse vereinbart. Das hieß, alle Länder banden ihre Währung in einem festen Kurs an den US-Dollar. Dieser Kurs durfte verändert werden, aber nur um 1% nach oben oder unten. Sie verpflichteten sich, die Kurse an den Devisenmärkten zu verteidigen, indem ihre Zentralbanken entweder Dollar kauften oder verkauften, je nachdem. Größere Anpassungen mussten genehmigt werden. Der Dollar erhielt damit also die Funktion einer Weltleitwährung. Dafür versprachen die USA, jeden Dollar in Gold umzutauschen. Und zwar zu einem festen Preis von $35 für die Feinunze. Das war den Mitgliedstaaten wichtig, Sie wollten einen physischen Gegenwert zum reinen Papiergeld haben. Gleichzeitig wurden die Weltbank und der Internationale Währungsfonds gegründet. Der IWF wurde, anders als Keynes es wollte, zwar keine unabhängige Superzentralbank, aber er bekam die Wächterfunktion. Bei Ungleichgewichten in der Zahlungsbilanz sollte er Kredite vergeben und die Länder bei ihrer Wirtschaftspolitik beraten. Dieser Kompromiss von Bretton Woods zeigte ganz klar das Machtverhältnis auf. Die USA hatten sich in vielen Punkten durchgesetzt. Trotzdem gab sich am Ende der Brite Keynes zufrieden. Vielleicht machte er aber auch nur gute Miene zum bösen Spiel, als er fast schon pathetisch verkündete: Ich habe meine Zweifel, ob irgendjemand in der Welt je verstehen wird, welch großen Dingen wir den Weg bereitet haben. Es war tatsächlich eine große Leistung, eine Vereinbarung zwischen 44 Staaten abzuschließen, die alle andere Interessen hatten. So etwas gab es nie wieder. Vor dem Hintergrund zweier Weltkriege war der politische Wille sehr groß. Die Weltwirtschaft war also gerüstet für das Ende des Krieges. Allerdings dauerte es noch ein bisschen, bis das neue Weltwährungssystem richtig arbeitete. Erst 1947 nahm der Internationale Währungsfonds seine Arbeit auf. Damit startete auch das Bretton Woods-System. Vorerst ohne Probleme. Was auch daran lag, dass in der schwierigen Nachkriegszeit noch wenig internationaler Handel betrieben wurde und dass sich die einzelnen Länder auch noch abschotteten, um sich zu erholen. Es gab fast überall Kapitalverkehrskontrollen und Handelsbeschränkungen. Sie wurden erst Mitte der 50er Jahre nach und nach gelockert. Langsam erholten sich die europäischen Länder von den Kriegslasten. Sie konnten wieder Waren exportieren und importieren. Vor allem die Deutschen, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Man hatte reichlich qualifizierte Arbeitskräfte in Reserve. In Westdeutschland gab es 10 Millionen Menschen mehr als vor dem Krieg, die aus dem Osten kamen. Und man konnte wieder in den Weltmarkt einsteigen und seine komparativen institutionellen Vorteile dort massiv zur Geltung bringen. Also das alles hat dann dazu geführt, dass eine gewaltige Dynamik, eine gewaltige weltwirtschaftliche Dynamik im Westen jedenfalls erzeugt wurde. Und das hat dann das Bretton Woods-System natürlich zunächst einmal gestärkt. Die festen Wechselkurse, das Goldversprechen der USA, das alles half, den Welthandel in Schwung zu bringen. Die Unternehmen und Anleger hatten Vertrauen, sie konnten kalkulieren. Allerdings hielt diese Phase nicht lang an. Schon sehr bald zeigten sich die Schwachstellen des Systems. Die Weltwirtschaft erholte sich schneller als gedacht, vor allem in Europa. Gleichzeitig brauchten die USA immer mehr Geld. Der Krieg in Korea und später in Vietnam verschlang Milliarden. Das heißt, die Nachfrage nach Franc oder der deutschen Mark stieg mit den Exporten dieser Länder. Gleichzeitig stieg aber auch das Angebot an Dollar. Denn die USA finanzierten ihren Krieg, indem sie einfach die Druckerpresse anwarfen. Damit entstand der gefürchtete Druck auf die Währungen. Der Dollarkurs hätte sinken müssen. Aber das sah das System von Bretton Woods ja nicht vor. Vielmehr trat jetzt die Regel in Kraft, dass, wenn die Dollar-Geldmenge steigt, die einzelnen Länder Dollar kaufen mussten, um den Wechselkurs festzuhalten, fix zu halten. Das bedeutete, dass Länder wie Deutschland und Frankreich immer mehr Dollar kaufen mussten, mit denen sie zur Not vielleicht Staatspapiere kaufen konnten, die aber ansonsten nicht tauschbar war. Denn es war relativ rasch klar, dass das Versprechen, dass Dollars in Gold umgetauscht werden konnten, was ursprünglich in Bretton Woods in der Tat so vorgesehen war, nicht einzuhalten war. Zumal die Amerikaner ja dann immer mehr Dollars gedruckt haben, um ihren Krieg in Vietnam zu finanzieren. Und bezahlt hätten das dann die Franzosen und die Deutschen. Vor allem Frankreich wollte sich das nicht gefallen lassen. Die Deutschen waren, so kurz nach dem Krieg, wesentlich nachgiebiger. Aber der französische Präsident de Gaulle drohte den USA immer wieder damit, sie beim Wort zu nehmen und alle Dollar, die bei der französischen Zentralbank lagerten, auf einen Schlag in Gold umzutauschen. Solche Scharmützel, aber auch die harten ökonomischen Fakten untergruben das Vertrauen in den Dollar und vor allem in das Versprechen, jederzeit Gold zu liefern. Schon 1960 hatten die USA im Ausland mehr Schulden, als sie Gold besaßen. Dieser Vertrauensverlust verstärkte den Druck auf das Währungssystem, denn Investoren und Spekulanten legten ihr Geld lieber in D-Mark an als in Dollar. Die Bundesregierung und die Deutsche Bundesbank kamen immer mehr in Bedrängnis, denn das alles blieb nicht ohne Wirkung auf die heimische Wirtschaftslage. Die Inflation stieg in diesen Jahren deutlich an, denn die Bundesbank war ja verpflichtet, Dollar am Devisenmarkt aufzukaufen, um den Wechselkurs zu halten. Für diese Dollarkäufe musste sie D-Mark ausgeben. Das erhöhte die Geldmenge in Deutschland und damit stieg die Inflationsgefahr. Gerade die Preisstabilität war damals aber das oberste Ziel der Notenbank und auch der Politiker. Schließlich steckte den Deutschen die letzte Währungsreform noch in den Knochen. Der einfachste Weg aus diesem Dilemma wäre eine Abwertung des Dollar oder eine Aufwertung der Mark gewesen. Gegen beides gab es aber starken Widerstand. Die USA wollten ihre Funktion als Leitwährung nicht verlieren, sahen eine Abwertung womöglich auch als Niederlage an, so wie es in der Währungsgeschichte meistens war. In Deutschland wehrten sich vor allem die Exporteure gegen eine Aufwertung der Mark, denn das hätte deutsche Produkte im Ausland verteuert. 1961 aber ging es wohl nicht mehr anders. Die D-Mark wurde aufgewertet. Der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard hoffte jetzt auf eine Entspannung der Situation. Zweck dieser Maßnahme ist, die Kaufkraft der D-Mark zu stärken und die Stabilität des deutschen Preisniveaus zu wahren. Sein Wunsch ging auch erstmal in Erfüllung. Ein paar Jahre gab es jedenfalls keine schweren Währungskrisen mehr, bis 1968 das Spiel von vorne losging. Die Flucht aus dem Dollar rein in die D-Mark. Die Bundesbank musste stützen. Eine Abwertung des Dollar kam für die USA immer noch nicht in Frage, jetzt aber wollte auch die deutsche Regierung die Mark nicht aufwerten. Helmut Becker, später Chefvolkswirt bei BMW, war damals Assistent im Sachverständigenrat der Bundesregierung und erinnert sich an diese turbulente Zeit. Man hat dem versucht, Rechnung zu tragen, indem man eine Als-ob-Aufwertung gemacht hat. Das heißt, Importwaren wurden verbilligt steuerlich und Exportwaren wurden verteuert, sodass also der Effekt einer D-Mark-Aufwertung sozusagen abgebildet worden ist mit anderen handelspolitischen Maßnahmen. Überzeugt haben diese Maßnahmen aber letztlich niemanden. Die Bundesregierung hat sich damit nur einen Aufschub verschafft. Wirtschaftsminister Karl Schiller musste am 25. Oktober 1969 die nächste Aufwertung verkünden. Die Bundesregierung hat Folgendes beschlossen. Die deutsche Mark wird um 8,5%, um 8,5% aufgewertet. Das heißt, die Parität gegenüber dem Dollar beträgt jetzt nicht mehr 4 Mark, sondern nur noch 3 Mark. 66. Die neue Parität der deutschen Mark tritt am Montag, dem 27. Oktober 1969, 0:00 in Kraft. Dieser Aufwertungssatz von 8,5% ist ein mutiger Satz, aber er ist kein tollkühner Satz. Doch selbst mit diesem mutigen Schritt war die Flucht aus dem Dollar nicht aufzuhalten. Immer wieder mussten die Notenbanken intervenieren, Dollar aufkaufen, um dessen Kurs zu stabilisieren und brachten damit ihre eigene Wirtschaft in Gefahr. Der Widerstand wuchs. Die Regierungen versuchten, Druck auf die USA zu machen. Die aber stand auf dem Standpunkt, der Dollar ist zwar unsere Währung, aber euer Problem. Nur so ganz stimmte das nicht. Denn auch in den USA bekamen die Verantwortlichen langsam kalte Füße, zumal sich die Partner nicht mehr alles gefallen ließen. Frankreich und Großbritannien deuteten immer mal wieder an, dass sie ihre Dollar in Gold tauschen würden. Deutschland hat sogar zeitweise die D-Mark aus dem System genommen und den Wechselkurs zum Dollar freigestellt. Und so sah sich dann im August der amerikanische Präsident Nixon zu drastischen Maßnahmen gezwungen. Ich habe Minister Connolly angewiesen, die Tauschbarkeit des Dollar in Gold oder andere Reservewährungen vorübergehend auszusetzen. Ziel ist es, den Dollar zu stabilisieren. Das war der Anfang vom Ende, Denn ohne das Versprechen, jeden Dollar in Gold umzutauschen, war das Vertrauen in die US-amerikanische Währung dann endgültig zerrüttet. Anfang 1973 spitzte sich die Lage dramatisch zu. Die Geduld der Bundesbank war erschöpft, erzählt der damalige Vizepräsident Ottmar Emminger. Weil wir im Februar und März dermaßen überschüttet wurden mit Devisenzuflüssen, dass unser inneres Geldwesen sozusagen völlig pleite ging. Wir mussten ja unter dem damaligen System diese hereinfließenden Dollars, es waren in der Hauptsache Dollars, ankaufen und dagegen Notenbankgeld ausgeben. Wir haben damals also bis zur Verzweiflung gekämpft, um dieser unheiligen Überschwemmung zu entgehen, mussten sie aber hinnehmen, bis dann ein Tag kam, nämlich der 1. März 1973, wo wir an einem einzigen Tag fast 2,7 Milliarden Dollar hereinnehmen mussten, und das waren über 8 Milliarden D-Mark an einem einzigen Tag. Da haben wir so viel Notenbankgeld an einem Tag ausgegeben, wie wir für das ganze Jahr sonst normalerweise zusätzlich gebraucht haben. Da bin ich damals nach Bonn gegangen und habe gesagt, jetzt ist Schluss, wir machen keinen Tag mehr weiter. Und da konnte die Bonner Regierung nichts mehr dagegen machen. Sie musste den Wechselkurs der Mark freigeben. Andere Länder, vor allem in Europa, schlossen sich an. Wie dramatisch das damals alles war, zeigt, dass viele Devisenbörsen in Europa gut 2 Wochen lang einfach geschlossen wurden, bis sich die Aufregung wenigstens etwas wieder gelegt hatte. Fast 29 Jahre nach der großen Konferenz in Bretton Woods war das Währungssystem am Ende. Lange hat es nicht funktioniert, wenn man bedenkt, dass es erst nach einer langen Anlaufzeit voll zum Einsatz kam und es dann auch sehr früh schon heftige Krisen gab. Es braucht wohl ein enges Netz an politischen und wirtschaftlichen Abmachungen, damit ein System wie Bretton Woods funktionieren kann. Dass sich vor allem die Europäer aus dem Verbund verabschiedet haben, lag vermutlich auch daran, dass sie wohl eingesehen haben, dass man feste Regeln nur durchhalten kann, wenn man ein starkes gemeinsames Interesse hat. Das sahen sie aber nur in Europa oder noch enger gefasst in Westeuropa gegeben. Hier sollte ein neues, ein besseres System entstehen. Fast genau 6 Jahre nach dem Scheitern von Bretton Woods wurde das europäische Währungssystem, das EWS, gegründet.